Die Woche Inselurlaub war für den Meister Eder und seinen Pumuckl wirklich sehr schön gewesen. Beide waren heilfroh, dass die Koboldsgesetze offensichtlich doch ein wenig anders sind als die Klabautergesetze und dass sie gemeinsam wieder heimkehren durften. Nebenbei gesagt, auf der Schiffsreise zurück waren die beiden auf einem anderen Schiff untergebracht worden und dort hauste weder ein blauer noch ein gelber und schon gar kein roter Klabauterfreund. Es scheinen Klabauters heutzutage wirklich eine Seltenheit zu sein. Jetzt sind unsere beiden schon wieder einige Wochen zu Hause und die Insel ist schon fast wieder vergessen. Der Pumuckl neckt und versteckt wie eh und je und er dichtet in seiner Schaukel auch wie eh und je. Nur mit dem Unterschied, wenn er jetzt etwas über das Meer und ein Schiff dichtet, dann weiß er, wie das in Wirklichkeit heute aussieht. Es dampft das Schiff, es dampft das Meer, es dampft der Dampfer immer sehr, es schwankt das Schiff. Es schwankt das Meer, drum schwank auch ich jetzt hin und her. Der Pumuckl war gerade inmitten seiner allerschönsten Dichterei, es wäre ein sehr langes Gedicht geworden, da kam die Frau Hartl zur Werkstatttür herein. Herr Eder, grüß Gott. Ja, Frau Hartl, grüß Sie, mich gut. Grüß Gott. Sie, Herr Eder, ich habe eine große Bitte. Na? Könnten Sie mir 3 Brettel 60 mal 43 zuschneiden? Mhm. Ich bräuchte die dringend in der Eck ins Besenkammerlein. Ja, freilich kann ich das. Wie war's, Maus? 60 mal 43. 60 mal 43. 43. Ja, ist gut. Bis wann brauchen Sie es denn? Mei, wenn ich es halt gleich haben könnt. Gleich? Mhm. Na ja, ist ja schnell zugeschnitten. Wie dick soll es denn sein? Geht die Dicken da? Ja, genau. Mhm. Ui, mei, was haben sie denn da hängen? Das ist ja eine kleine Schiffschaukel. Ah, oh, ist die nicht. Ja. Haben sie gerade damit gespielt, weil es so hin und her schaukelt? Nein, zum Spielen habe ich keine Zeit, wissen sie. Ja, aber die schaukelt doch nicht von allein. Ach, wird halt jemand hinkommen sein? Oder vielleicht war es der Luftzug, nicht? Ja, und wie die schaukelt. Wie wenn sie einen Motor hätte. Sie, nicht hin lange, gell? Die ist noch nass. Ja, setzen sie da nachher was rein? Nein. Ja, für was ist denn die Schaukel? Nein, die ist für ein Kind als Spielzeug, ja. Ja, sowas nicht. Wissen sie, wer sie da gewiss reinsetzt? Mein Wellensittich. Haben Sie einen Wellensittich? Ja, stellen Sie sich vor, seit 2 Tagen habe ich ein schönes Viecherl. Ganz zahm. Das ist mir zugeflogen. Ich sitze da und plötzlich, pieps, war der Vogel da. Ich bin gleich so erschrocken. Ja, sowas. Na, ich hab schon überall rumgefragt und Zettel in alle Läden hinheften lassen, aber niemand hat sie gerührt. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ja. Ich hab zwar einen Käfig nur am Speicher gehabt, aber ich kann doch so einen Vogel gar nicht brauchen. Ich bin doch immer im Geschäft. Das ist ja nix, wenn so ein Viecherl den ganzen Tag allein ist. Ja. Und gerade die Wellensittich, die mengen Gesellschaft gern, ja. Gell, das sagen sie ja. Mhm. Na, ich kann doch nicht wegen dem Vogel vom Geschäft zu Hause bleiben. Sie, da kommt mir eine Idee. Sie sind ein Junggesell und den ganzen Tag da herin. Ja, ja. Für Sie wäre so ein Vogel gerade das Richtige. Da hätte der Vogel eine Gesellschaft und Sie gleich auch. Und wenn Sie ihn rauslassen, darf er mit der Schiffschaukel schaukeln. Die schaukeln doch so gern, die Wellensittich. Nein. Sie, das ist nix. Der Staub da herin. Okay. Der Vogel macht doch keinen Staub. Nicht der Vogel, aber ich. Da ging es zu. Das ist doch eine Ausrede. Wissen Sie was? Ich stell den Vogel zu Ihnen rein. Dann ist er nicht allein. Ich hol ihn gleich rüber. Und dann haben Sie gerade inzwischen die Brettel gemacht. Ja, schon, aber wissen Sie, ich verstehe überhaupt nichts von Wellensittich. Ah, was da schon zum Verstehen gibt. Jeden Tag ist ein bisschen Futter und Wasser und Pasta. Sie werden sehen, der Vogel wäre der richtige Reklame für Sie. Naja. Der lernt alle Geräusche und vielleicht redet er auch und sagt, grüß Gott, wenn jemand reinkommt. Ja. Herzig, sage ich einer. Ich darf ihn ja selber behalten, wenn er mir nicht leid tät. Ging es zu, sind sie nicht so. Wenn der Vogel da herinsteht, ist er geholfen und mir und dem Viecherl auch. Naja, aber gell, die Zettel, die lassen es hängen in den Geschäften, damit, wenn sich der Besitzer meldet... Ja, ist ja selbstverständlich. Ich komm gleich wieder, gell? Ja. Was hab ich da gehört? Du willst einen Vogel haben? Ich hab mir gedacht, das ist vielleicht für dich eine Gesellschaft. Aber ein Vogel ist doch keine Gesellschaft für mich. Ich bin doch kein Papagei. Vogel! Na, das bist nicht, aber so ein nettes Vogel, dem kannst du vielleicht das Reden beibringen. Das Reden beibringen, da fang ja eher ich zu piepsen an. Wellensittlich sind ganz besondere Vögel. Ein Vogel ist ein Tier, das fliegt, stimmt's? Freilich. Also, und was fliegt, das gehört nicht in ein Zimmer, sondern das gehört auf einen Baum. Okay. Oder noch besser, das gehört überhaupt in die Luft oder auf ein Dach. Freilich, sonst schon, aber ein Wellensittich. Ist auch bloß ein Vogel. Okay. Auch bloß ein Vogel und sogar ein Wellensittich-Vogel ist das nur. Und ich will ihn nicht hier haben. Ich will ihn nicht schaukeln lassen auf meiner Schaukel. Und ich will nicht mit ihm piepsen. Piepsen. Und überhaupt, ich habe was gegen Federn. Ja, ich rupfe sie ihm aus und dann kitzle ich dich damit in der Nase. Ja, und dann. Das probier, dann kriegst du es mit mir zu tun, gell? Ja, gut. Und der Vogel, der kriegt es dann mit mir zu tun, gell? Du, jetzt sag einmal, wer ist denn hier der Herr im Haus? Du oder ich? Du bist der Herr für große Sachen und ich bin der Herr für kleine Sachen. Ach so. Ja, also du kannst ja große Wesen hinauswerfen. Ich werfe kleine Wesen hinaus. Du wirfst hier gar nichts hinaus, verstehst du mich? Na gut, dann lass ich eben was hinausfliegen. Ja, und dann fliegst du dahinter rein. Es dampft das Schiff, es dampft das Meer, es dampft der Dampfer immer sehr. Es schwankt das Schiff, es schwankt das Meer, drum schwank auch ich jetzt hin und her. Ich komme im Nu, war lange an Land, hab viel Menschen gekannt, jetzt komm ich zurück. Ich singe vor Glück, ich singe vor lauter Glück. Ja, nicht singen. Oh, findest du das Gedicht nicht schön? Ja, ich weiß nicht recht. Das waren ja lauter richtige Reime. So, Bella? Da bin ich schon wieder. Mhm. Na, ist das nicht ein Liebsvogel? Und so gescheite Eigerl hat er, gell? Ja, sehr gescheit. Ja. So, Vogel, da hast du jetzt ein Platzl. Was sagst du jetzt? Au! Komisch, ich hab da was im Fuß zwickt. Aber da kann ich ja gar nichts zwicken. Komisch. Wo stellen wir es denn jetzt hin? Da, neben die Schaukel? Nein, lieber nicht. Bittchen, stellen wir nicht lieber da drum auf den Kasten auf. Was? So hoch hinauf? Ja, da kann ihm weniger passieren. Na, da ist es dunkel. Der Vogel braucht Licht. Doch, neben dem Fenster hat er Platz. So, Dalla. Sind meine Bredel schon fertig? Nein, noch nicht. Aber gleich. Ich bin noch nicht dazugekommen. Das macht nichts. Ich muss sowieso noch was besorgen. Ich komme noch einmal vorbei. Ja, ist recht. Also, Herr Eder, Sie werden sehen, Sie haben viel Spaß mit dem Viecherl. Gell, Vogel? Ja, da gefällt's dir. Also, bis nachher, Herr Eder. Bis nachher, Frau Hartl. Jetzt sag einmal, ist der nicht nett? Ja, natürlich ist er nett. Nett, aber auf einem Baum, da wäre er noch netter. Ja, und die anderen Vögel würden gleich auf ihn recht einhacken. Ja, dafür hat er ja zwei Flügel und kann fliegen. Ja, schau mal, wie er dich anschaut. Ganz schief liegt er sein Kopferl. Geh, bist ein braves Vogel. Ja, ich schaue ihn ja auch an, nicht auch mit einem schiefen Kopferl. Ja, bist auch brav. Nein, ich ziehe ihn am Schwanz. Du, das wirst du gleich sein lassen. Gleich schmeiß ich ihn aus. Oh, vielleicht gehe ich auch freiwillig. Du musst mir nur die Tür aufmachen oder das Fenster. Ich bin daherin überhaupt heute so eingeschlossen wie ein Vogel im Käfig. Was du nicht sagst, aber Bütchen, Herr Pumuckl, die Tür kann ja aufgemacht werden. Oh, wenn er die Tür für mich aufmacht, mach ich die Tür für dich auf. Hinaus mit dir, du dummer Vogel. Ja, was machst du denn da? Der Vogel ist hinausgeflogen. Der Vogel ist hinausgeflogen. Der Vogel, der ist ausgezogen. Der Vogel ist am Baum jetzt drogen. Drogen. Ja, also das ist ja allerhand. Ja, und sehr schön ist er geflogen. Mit Mit zwei Flügeln sogar. Und gefreut hat er sich. Also richtig gefreut. Ja, du wirst dich jetzt auch gleich freuen. Ja, gibt's denn sowas? Ah? Ja, da hört's ja gleich alles auf. Da gehst her. Nein, ich geh nicht her. Ich geh lieber weg. Warte, ne, ich erwisch dich schon. Mich erwischst du nicht und den Vogel erwischst du nicht. Und nichts erwischst du. Das werden wir nachher schon sehen. Es dampft das Schiff. Es dampft das Meer. Es dampft der Dampf bei immer See. Herr Eder. Ja, Frau Harper. Oh mein. Seien Sie immer noch nicht mit den Brettl so weit? Naja, macht nichts. Ich komme ja wegen was anderem. So. Stellen Sie sich vor, ich gehe von Ihnen weg und in den Milchladen. Da ist gerade ein Bub drin und sagt, dass ihm sein Vogel davon geflogen ist vor zwei Tagen. Ja, dann habe ich ihn gleich gefragt, wie der Vogel ausschaut. Und er hat ihn genau geschildert. So. Das ist der Vogel, den ich Ihnen gebracht habe. Ja, jetzt habe ich dem Buben halt ihre Adresse gesagt und er wird gleich kommen. Er bringt bloß nur zuerst die Milch heim. Ja, das ist mir ja arg, aber schon ganz arg ist mir das. Okay, ja, jetzt möchtest du das Viecherl schon nicht mehr hergeben. Es tut mir ja auch wirklich leid, wenn ich das gewusst hätte. Aber mei, für so einen Buben ist es halt auch eine Freude, wenn er ihn wieder hat. Aber um das geht's mir ja gar nicht, Frau Hartl, es ist viel mehr... Ja, vielleicht ist der Vogel doch nicht von dem Buben. Ich tät an Ihrer Stelle noch nach besonderen Merkmale fragen. Und erst wenn der Bub die gesagt hat, dann tät ich ihm den Vogel zeigen. Aber, mein Geld, Sie verstehen mich schon, ich hab das dem Buben doch nicht verschweigen können. Freilich haben Sie das sagen müssen, ja. Aber was mache ich denn jetzt? Machen Sie so, wie ich es Ihnen gesagt habe. Zeigen Sie den Vogel nicht gleich her. Ja, also ich muss jetzt weiter, ich habe jetzt schon so viel Zeit vertan. Mhm. Und sind Sie mir nicht böse, gell? Nein, um Gottes Willen. Also nicht, dann, ja. Auf Wiederschauen, ja, gell? Ja, Wiederschauen. Fritz heißt der Bub. So. Fritz Greiner, ja, gell? Ja, ist schon recht. Es schwankt das Schiff, es schwankt das Meer. Drum schwank auch ich jetzt hin. So, jetzt haben wir die Bescherung. Jetzt kommt der Bub her und freut sich und der Vogel ist weg. Weiß Gott, wo der inzwischen hingeflogen ist. Pumuckl, du suchst jetzt auf der Stelle den Vogel. Ich? Jawohl, denn du hast ihn auslassen. Ja, aber ich kann doch nicht auf allen Bäumen herumklettern und auf allen Dächern und ich bin doch kein Hörnchen. Also das ist mir wurscht. Da kommt der Bub schon daher. Grüß Gott, bitte haben Sie meinen Vogel. Na, Kind... Leider. Aber die Frau Hartl hat gesagt, dass sie meinen Vogel haben. Ja, Frau Hartl. Blau, mit einem weißen Kopf und einem Ringerl am Fuß. Und wenn er redet, sagt er manchmal Bazi, so heißt er nämlich. Naja, blau mit einem weißen Kopf, ja, das wäre er schon gewesen, aber... Da steht ein Käfig und, ui, der ist ja leer. Ja, gerade vorhin ist mir der Vogel ausgekommen. Jetzt habe ich mich ja so gefreut. Ja, das tut mir ja auch leid, aber... Gib Obacht, weit kann er ja nicht sein. Wir haben ja bloß einen Baum im Hof, die Kastanie. Vielleicht ist er da drauf. Schauen wir halt einmal. Mei, jetzt ist er wieder weg. Und ich hab der Mama schon gesagt, die haben wieder. Die freut sich auch schon so. Ja, jetzt pass auf, jetzt kommen wir mal mit. Und du, Pumuckl, hilfst uns jetzt suchen, verstanden? Wer hilft noch? Mein Hausgeist, weißt? Gereden's nicht. Ich glaub doch nimmer an Märchen. Ja, nachher nicht. Jetzt komm, ruf den Vogel. Vielleicht hört er auf die. Komm, geh mal in den Hof raus. Na, hoffentlich hört er mich. Bazi! Ich sehe nix. Bazi! Bazi! Bazi! Ja, Eva, suchen Sie einen Vogel. Da sitzt was Blaues auf dem Baum. Ich kann es vom zweiten Stock aus sehen. Ich sehe den Vogel auch. Da droben sitzt er. Ganz droben. Der sitzt so weit oben, da kommt man nicht rauf. Das ist viel zu hoch. Und wenn man nicht so weit hinaufkommt und wenn man ihn nicht erwischt, dann fliegt der Vogel davon. Wenn die Herrschaften Fenster vielleicht auflassen, dass er wo reinfliegt, der Vogel gehört nämlich dem Buben. Bazi! Ich steig nauf auf den Baum. Nix da, dann wär ich schuld, wenn du runterfällst. Bazi! Ja, jetzt ist er schon ein aschtiefer Munterkopf. Ja, der hupft immer weiter runter. Jetzt erwisch ihn, wenn ich aufsteig. Bazi, da, Herr Bazilein. Nicht aufsteigen. Warte, ich hol ja Leiter. Ich hab eine in der Werkstatt. Bazi! Ja, Pumuckl, da sitzt du, statt dass du hilfst. Dabei habe ich schon gedacht, du hast vielleicht den Vogel runtertrieben. Puh, Ich habe so ein komisches Gefühl im Hals. Also was, ein Gefühl, das ich gar nicht kenne. Es drückt im Hals. Also, und es drückt so ganz traurig. Drückt es. Was ist das nur? Weißt du, was das ist? Nein. Das ist ein schlechtes Gewissen. Was ist denn das? Ein schlechtes Gewissen? Eine schlimme Krankheit. Ja. Die kommt zum Beispiel, wenn man was angestellt hat und wenn man dann sieht, wie jemand deswegen fast weinen muss. So wie der Fritz jetzt gerade. Ui, dann hat der arme Pumuckl eine schlechte Gewissenkrankheit. Haben das alle sichtbaren Wesen? Ja, und wie? Ja. Aber da kann man was dagegen tun. Ja, dann sag mir schnell was. Man muss es wieder gut machen, was man angestellt hat. Also, du musst jetzt schnell den Vogel einfangen. Ja, aber der Vogel ist doch so groß, dass ich beide Arme brauche. Ja, und du bist doch unsichtbar. Dir hupft er nicht davon. Packst ihn und wenn du ihn hast, hupfst runter. Du kannst doch hupfen wie ein Floh. Ja, und dann geht die schlimme Krankheit weg. Vollständig weg. Ja, also dann probiere ich das gerne. Scheußliches Gefühl ist das hier. Ich kann mich nicht mehr halten. Was ist jetzt los? Jetzt ist der Lauser doch auf den Baum gestiegen, weil ich so lange mit dir geredet habe und wie er drum hängt. Na, sowas. Warte, ich komm schon mit dir weiter. Ich bin mal hier runter. Herrschaftszeiten, hast du es jetzt nicht erwarten können. Ha? Halt dich ruhig, sonst bricht der Ast. Geh, jetzt kümmert dich nicht um einen Vogel. Jetzt müssen wir dich selbst runterbringen. Ich hab den Bube doch gesagt, was er machen soll. Aber er hat nicht gehört. So, also ich komm schon. Heute start. So. Und jetzt stell dein Fuß auf meine Schulter. So, ja. Und jetzt halt dich am anderen Ast ein. Und mit der einen Hand und mit der anderen, da hackelst du den Joppen aus. Geht das? Ja, ich hab's schon. So, und jetzt den anderen Fuß. Ja. Gib mir deine Hand. Ja, hier. Und jetzt setzt er auf meine Schultern. Nur keine Angst, ich halte dich schon. Jetzt sehe ich aber den Vogel nicht mehr. Der Vogel ist jetzt weg. Der ist doch wohl Leitfloger. Ich hab ihn nicht drin gesehen. Den kriegst du nicht mehr. Ich hab meinen Arm nicht mehr gekriegt. So, das hält man. Und jetzt kommst du mit in die Werkstatt. Aber jetzt ist der Vogel weg. Ich muss doch den Vogel suchen. Ja, vielleicht ist der Vogel wieder in die Werkstatt reingeflogen. Schauen wir halt einmal. Nein, der ist bestimmt nicht in die Werkstatt geflogen. Das hätte ich doch gesehen. Du hast eine ganze Zeit lang gar nichts gesehen, wie du so zwischen Himmel und Erde gehängt bist. Jetzt komm. Ich hab so das Gefühl, als wäre er drin, der Vogel. Jetzt geh noch mit, Fritzl. Jetzt schauen wir einmal. Komm. Der Vogel sitzt da im Käfig. Barzi. Barzilein, wie kommst denn du da rein? Ja, hab ich's nicht gesagt. Du sag einmal, ist das ja wirklich dein Vogel? Ja, das ist er. Aber da ist ja sogar das Käfigtür wieder zu. Wie wenn er nie draußen gewesen wäre. Ja, sowas. Das hast du aber brav gemacht, Pumuckl. Wer? Mein Hausgeist. Aber du glaubst ja nicht am Märchen. Nein. Ja, nachher wird es wahrscheinlich der Vogel selber zugemacht haben, das Tierl. Ist in sein Käfig geflogen und hat hinter sich die Tür zugemacht. Nein, das glaube ich auch nicht. Vielleicht haben sie es zugemacht. Na, wenn ich das sage, das war der Pumuckl. Der hat nämlich sehr stark fliegen lassen. Herr Eder, lasst ihn ja dann wieder fliegen? Wenn es schnell geht, nachher nicht. Ja, ich gehe schnell. Und stell heute so fest zu, dass niemand mehr aufbringt. Ja. Dankeschön, Herr Eder. Ja, bitteschön. Und vergiss nicht, den Käfig der Frau Hartl zurückzugeben, gell? Nein, vergesse ich nicht. So, das hätten wir wieder. Nichts mehr zwickt, nichts mehr prickt, nichts mehr flickt. Na, also fliegt. Schlechtes Gewissen, wick. Wick. Habe ich's nicht gesagt. Du. Aber jetzt muss ich die Bretteln endlich zuschneiden. Ja, dann schneide du. Und ich bin wieder ganz gesund. Ich kann wieder nachdenken und mir fällt bestimmt wieder was ganz Neues ein. Juhu! schöne Schiff schaukeln. Ich schaukle her, ich schaukle hin, Vogel sitzt im Käfig drin. Schaukel hin, schaukle hier, alle Leute freut das sehr. Es dampft das Schiff, es dampft das Meer, es dampft der Dampfer immer sehr. Es wankt das Schiff, es schwankt das Meer, drum wank auch ich jetzt hin und her. Ja, das war also die Geschichte mit dem Wellensittich. Der Pumuckl sitzt inzwischen wieder in seiner Schaukel und denkt nach. Hoffentlich fällt ihm nicht lauter dummes Zeug ein. Aber sicher denkt auch der Fritz noch nach, ob sowas wie einen Hausgeist gibt oder nicht. Denn das war ja doch recht merkwürdig für ihn, nicht wahr?